wird kalt. Siehst du den Eisbrecher? Eine neue Eiszeit beginnt. Komm mit mir auf den Eisbrecher. Wir sind auf dem Weg ins Licht und das Eis um uns zerbricht. Das Eis zerbricht. Und das Eis zerbricht. Und das Eis zerbricht. Und das Eis zerbricht. Siehst du den Eis?